Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Bei der Themenauswahl für diese Sendung dachte ich vor einigen Wochen: Hamburger Schule, da weißt du Bescheid, du kennst die Bands, hast ihre Platten, CDs, kennst einige Musiker persönlich, warst selbst oft in Hamburg, also ein dankbares Thema. Eigentlich. Bis ich anfing, alles noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, die Musik, alle möglichen Artikel, Interviews, auch Presseinfos, auch mal im Internet rumgeklickt, was da so alles zu finden ist, wenn man Hamburger Schule als Suchbegriff eingibt. Mit all dem Material hätte ich gut und gerne 6, 7, 8, 9 Stunden füllen können. Wir haben nur, aber immerhin 2 Stunden Zeit für eine Art Überblick Hamburger Schule. Wenn es heute unter dem Oberbegriff, Sammelbegriff Hamburger Schule um eine bestimmte Art von Popmusik aus Hamburg geht. Anfang, Mitte der 90er Jahre kam das auf, dass man von der Hamburger Schule sprach. Dann gibt es einige Bands, an denen man überhaupt nicht vorbeikommt, wie zum Beispiel eben zu Beginn die Sterne. Die haben schon so viele Alben mit so vielen, wie ich finde, tollen Liedern veröffentlicht, dass ich unter diesen insgesamt 100 oder so einfach das mitbekannteste rausgepickt habe. Unter dem Motto, wieso soll ich jetzt extra dreimal um die Ecke denken und ein unbekannteres Stück auswählen? Universal Tellerwäscher, eben aus dem zweiten Album der Sterne in echt von 1994. Die Geschichte der Band begann schon Ende der 80er Jahre, als ihr Sänger Frank Spilker noch in Bad Salzuflen lebte und dort im Ostwestfälischen zwei Singles beim kleinen Indie-Label fast weltweit herausbrachte. Dass in dieser Gegend noch mehrere prominente Vertreter der späteren Hamburger Schule aufwuchsen, werden wir im Verlauf dieser Sendung noch feststellen. Hier erstmal Frank Spilker, die Sterne, noch vor den eigentlichen Sternen, 1988 in einer Nacht wie dieser. Ich kam hierher und wollte nicht, dass irgendetwas anstrengend wird. Vielleicht ein paar Getränke mit Freunden oder dass mich ein Film interessiert. Jetzt lass uns nicht verliebt sein, bitte. Du musst es mir versprechen, bitte. Lass es nicht verliebt sein, bitte. Lass uns nicht verliebt sein. In einer Nacht wie diese 1988. In einer Nacht wie dieser 1988. In einer Nacht wie dieser. Jetzt liegst du in meinen Armen, jemand, der über meine Witze lacht. Und das ist selten. Sekt und Komplimente. Du hast sicher ein paar Tricks gemacht. Jetzt lass uns nicht verliebt sein, bitte. Du musst es mir versprechen, bitte. Lass uns nicht verliebt sein, bitte. Lass uns nicht verliebt sein. In einer Nacht wie diese 1988. In einer Nacht wie diese 1988. In einer Nacht wie diese. In einer Nacht wie diese ist es wichtig, dass nichts wichtig wird, weil es sonst zu viel wird, weißt du. Es wird viel zu viel. In einer Nacht wie diese 1988. In einer Nacht wie diese 1988. In einer Nacht wie diese 1988. In einer Nacht wie diese. Fire! Zuerst Frank Spilka, ein Lied noch aus der Vorläuferzeit der Sterne in Ostwestfalen. Danach Kolossale Jugend, das war die Band mit dem Schlagzeuger Christoph Laich, der dann später zu den Sternen ging, den Hamburger Sternen, wie wir sie seit 1991-92 kennen. Vorher also Kolossale Jugend. Ich lese mal aus dem Infozettel zum ersten Album von 1989 vor. Jawohl, es ist Deutsch, Hamburg. Deutsche Texte als besseres Transportmittel für Ideen. Und wir haben Ideen. Wenn nicht, machen wir keine Stücke. Vereinnahmt bzw. geschätzt von Punk und intellektueller Schreibergilde fühlen wir uns beidem nicht so recht zugehörig, freuen uns aber über Komplimente. Nennen wir es Lärmpop. Erzeugt von Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Entstanden und geprüft durch häufige Auftritte, in der Zwischenzeit zweimal auf Platte veröffentlicht. Die Musik bewegt sich in und um die 3 Minuten Songstruktur und benutzt 30 Jahre Rock'n'Roll. Das heißt, wir verbinden angloamerikanische Hörgewohnheiten mit dem Leben in Deutschland. Wir finden die Kombination Spaß und Verstand ausgezeichnet. Aus Freude am Lärm. Kolossale Jugend, Christoph Schreuf, Pascal Fuhlbrücke, Klaus Meinhardt, Christoph Laich, schönen Gruß. Dieses Grüße und Lügen eben war unter anderem auf dem LP-Sampler Das ist Hamburg, nicht Boston mit enthalten. Das war 1989 eine Art Bestandsaufnahme neuer Bands aus Hamburg aus der alternativen bzw. Independent-Szene. Unter anderem noch mit dabei Die Gans, Brosch, George and Martha, oder der Schwarze Kanal. Hier aber noch einmal die Kolossale Jugend Party. klar, ich bin König. Manchmal ist die gute Laune so gut, dass sie auch eine schlechte Laune aushält. Ich kenne Leute, die vom Glück reden, nicht der zu sein, an dem man hängt. Die vom Glück reden, nicht der zu sein, an dem man hängt. Und unter der Dusche pinkeln lohnt sich. Es ist immer wie insgesamt. Und dann ist da noch die Angst, dass es einem nicht so gut geht, wenn man sich spürt oder sich anstellt, indem man sich nicht beklagt, wenn man fertig wird. Ich kenne Leute, die vom Glück reden, nicht der zu sein, an dem man hängt. Die vom Glück reden, nicht der zu sein, an dem man hängt. Ich bin raus und ich raus aus dem Raushang. Ich kenne Leute, die vom Glück reden, nicht der zu sein, an dem man hängt. Sänger der Kolossaljugend war Christoph Schreuf. Seine Nachfolgeband hieß Brüllen. 1997 kam ihr Album Schatzitut, daraus das noch nicht einmal zweiminütige Raus aus dem Raussein. Und ich sagte es vorhin schon, an einigen typischen prominenten Vertretern der Hamburger Schule kommen wir im Laufe dieser zwei Stunden nicht vorbei. Aber es gibt auch viele, die überregional nicht so bekannt geworden sind. Mit Brüllen haben wir eine kleine Abteilung mit einigen von diesen eröffnet. Weiter mit vergessenen bzw. nie richtig überregional bekannt gewordenen. Zunächst We Smile. Sänger und Stückeschreiber war Norbert Müller. Im Herbst 1972 erschien ihr zweites Album Für die Anderen. Produziert hat es Pascal Fuhlbrügge, auch so ein Name, den ich noch öfter nennen könnte. Heute, vorhin als Mitglied bei Kolossale Jugend. Dann als Labelgründer, Label-Mitbegründer von Lars Dorr oder als Produzent, Gastmusiker. Hier aber geht es um We Smile, Tag und Nacht. Hals raus und ich weiß nicht genau wann. Und ich dreh Ich wollte doch nur sicher gehen und unbeschadet überstehen, vor der Unmöglichkeit zu stehen, auf das, was tatsächlich ist, zu sehen. So fielen mir viele Kniffe ein, mich abzulenken, weil es sollte nicht sein. Vielleicht wird das hier ein weiterer sein, das so zu schreiben im ewigen Reim. Doch andererseits weiß ich ganz genau, es funktioniert nur, wenn ich es wirklich tu. Und einerseits weiß ich ganz genau, ich kann nicht anders, als es doch zu tun. Erscheint auf dem Stück Papier die Möglichkeit zu explodieren. Und irgendwie merke ich, es bewegt sich was. Doch bin das ich oder das Tintenfass? Und andererseits weiß ich ganz genau, wenn ich das tue, stelle ich mich nur zur Schau. Wie ich's auch dreh, das Dilemma bleibt meine Geschichte und die Künstlichkeit. Ich meine dies als ein weiterer Versuch gegen und mit und durch den Selbstbetrug. Doch andererseits weiß ich ganz genau, es funktioniert nur, wenn ich es wirklich tu. Und einerseits weiß ich ganz genau, ich kann kaum anders, als es nicht zu tun. Um die sogenannte Hamburger Schule geht es im heutigen Soundcheck. Wir befinden uns gerade in einem Programmteil mit weniger bekannten Bands. Nach We Smile eben Ostzonen Suppenwürfel machen Krebs. Die hatten verschiedene Phasen ihrer musikalischen Entwicklung. Sie begannen mit englischen Texten, danach war es meistens instrumental. Aber manchmal, wie eben bei Doch, waren ihre Texte auch in Deutsch. Und bevor wir uns wieder der Prominenz zuwenden, hier noch Halleluja, Ding Dong, Happy Happy, 1992 vom Album Mikrokosmos mit Meer der Ruhe. Thema verfehlt, das hatte ich dir nicht erzählt. Hier lang und breit der Mantel der Verschwiegenheit. Mündlicher Verkehr mit dir, ein Zunge abbeißen Turnier. Die Fresse halten ist mein Bier. Ich bin stimmlos, den Maulkorb angelegt. Was du auskotzt, wenn du der Wortgewandtheit trotzt. Worüber du sprichst, wenn du mich dröhnen unterbrichst. Lippen voneinander tun und Faselei zu Bällen geruhen. Dein Larifari ist immun, kurz und bündig, Revolverschnauze tun. Du fragst nach nichts, ich behalte es für mich. Und Schau drauf zerbricht, dann hat Schaum Schlag entschicht. Wir halten dicht, wir kennen unsere Schweigepflicht. Phrasen im Sinn, holpriger Wust weist darauf hin. Fall nicht mit der Tür ins Haus, ein aufgeschlagenes Buch ist aus. Im Dunkel lassen gibt Applaus, wir sind Mundfaul und machen einen Punkt. Im Flüsterton, abgespielt und verrot, in der Breitquetschnation. Dresch ich nur leere Strom. Mein Redefluss ist ein belangloser Argus. Sprache wird mir. Das ist wie Kleinlautfantasie. Sprache verlieren, das ist wie heiße Fantasie. Du hast mich im Arm, als mich niemand anders wollte. Beschützt, als ich betrunken auf die Straße rollte. Als ich vor 10 Jahren herkam, war ich ziemlich arm. Jetzt bin ich immer noch arm. Oh, St. Pauli, du kennst mich und du machst es mir leicht. Oh, St. Pauli, man fühlt sich wie ein Gewinner, obwohl man nichts erreicht, nein. Mein Leichen schön, man kann alles tun, bloß nicht ausruhen. Manchmal denk ich, ich kann mich nicht mehr lange halten. Willst du mich behalten? Oh, St. Pauli, du elendes Miststück, kriegst mich nicht klein, oh nein. Oh, St. Pauli, wenn ich weg bin, wirst du immer noch da sein. Kommst von überall her und am Sonntagmittag bist du wieder menschenleer. Oh, wie hält das nur aus, dieses Hin und Her? Mir fällt es schwer. Gudrun nennt sich nicht mehr Jasmin. Sie hat Geld gespart und konnte endlich hier wegziehen. Sie wäscht Gardinen in ihrem Reihenhaus im Fischbeck, aber heimlich träumt sie von. Einmal berührt, für immer verflucht. Oh, St. Pauli. Und seit ich dich fand, hab ich nicht mehr gesucht, nein. Oh, St. Pauli. Oh, St. Pauli. Oh, St. Pauli. Vorhin hatte ich schon mal Bad Salzuflen als eine der Keimzellen der Hamburger Schule genannt. Der Sternesänger Frank Spilker kommt von dort, Jochen Distelmeier von Blumfeld. Aber noch früher in Hamburg war Bernd Begemann, eben O. St. Pauli, aus seinem Album von 1996, Jetzt bist du in Talkshows. Bis heute ist er fleißig, zum Beispiel als Bernd Begemann und die Befreiung oder ganz solo. Und von seiner Band Die Antwort gibt es gegen Ende, kurz vor 3, auch noch ein Lied. Hier aber erstmal Blumfeld. Zu Anfang ihrer Karriere in Trio-Besetzung. André Rattay, Schlagzeug, Ex-Schwarzer Kanal, Eike Bohlken, Bass. Der war auch früher beim Schwarzen Kanal. Und eben dieser Jochen Distelmeier, Gitarre, Gesang, Texte. 1991 erschien ihre erste Single Ghetto-Welt. Und dasselbe Lied öffnete auch ihr Debütalbum Ich-Maschine. Anfang 1992, Blumfeld. eine Mauer um mich herum, baut eine Mauer. Ein falscher Freund mehr, der dich locker lässt, bis du einer von ihnen bist. Und wieder nur alles geordnet ist. Und wieder nur alles geordnet ist. Eins und mehr, den zu lieben leicht fällt, was mehr als nur zurückhält, sondern auch glücklich macht. Wenn er über Witze lacht, sich seine eigenen Gedanken macht und sagt, du lügst oder hast nicht nachgedacht. Ich kenn die Regeln nicht, dann bist du selbst kein Kind mehr und keine Frau, bloß Mutter. Telefonnummer mehr, du weißt, du brauchst sie sehr. Irgendwen ganz nah bei dir und sagst, wenn du leben willst, komm mit mir. Aber eigentlich nur zu dir. Ein Lied mehr ist eine Tür. Ich frag nicht bloß wofür, denn das, was dahinter liegt, scheint kein Deut besser als das hier. Und ich kenn mich noch nicht so gut aus. Ich bin gerade in die erste Klasse gekommen und ich weiß noch nichts genau. Ich bin neu in der Hamburger Schule und bin gerade erst weg von zu Haus. Die Lehrer sind alle ganz nett hier und die meisten meiner Mitschüler auch. Ich bin neu in der Hamburger Schule. Vielleicht komm ich hier nie wieder raus. Vielleicht werde ich nie meinen Abschluss machen. Denn hier gibt es ja immer Applaus. Hintereinander die beiden Bands, die zusammen mit den Sternen die großen drei der Hamburger Schule darstellen, Blumfeld und Tokotronic. Auch Tokotronic spielten zunächst zu dritt, Dirk von Lofzow, Gitarre, Gesang, Jan Müller, Bass, auch Gesang, Arne Zank, Schlagzeug, auch Gesang. Und wenn es eine Band gibt mit griffigen Songtiteln, dann ist es Tokotronic. Zum Merchandising, also zum Beispiel T-Shirt-Verkauf, eignet sich das gut. Bei solchen Album- bzw. Songtiteln wie Digital ist besser. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Wir kommen, um uns zu beschweren. Die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Es ist egal, aber das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Morgen wird wie heute sein. Dringlichkeit besteht immer. Aber hier leben, nein, danke. Ich muss reden, auch wenn ich schweigen muss und so weiter. Gegründet haben sich Tokotronic Ende 1993, Anfang 1994. Durch sehr fleißiges Touren und immer neue Alben haben sie sich ihr Publikum regelrecht erspielt, beziehungsweise auch eben zugetextet. Wenn man so will, über solche Art Texte kann natürlich auch das seriöse, gehobene Feuilleton gut schreiben. Tokotronic-Texte sind bis heute immer auch dankbares Diskursfutter für die schreibende Zunft. Eben, ich bin neu in der Hamburger Schule, jetzt pure Vernunft darf niemals siegen. Sonnenschein, zu viel Regen. Und irgendwie können wir einfach nicht drüber reden. Wenn es in dieser Sendung 2 Stunden lang um die Hamburger Schule geht, dann heißt das natürlich nicht, dass alle beteiligten Musiker gebürtige Hamburger sein müssen. Viele kamen irgendwann aus der Provinz. Da hängt viel auch mit bestimmten Plattenfirmen zusammen, mit Studios, mit Freunden, die schon da sind, mit einer ganzen Infrastruktur, die eben in den 90ern zu einer Art inhaltlichen Verwandtschaft führte, was dann von Musikjournalisten unter Hamburger Schule zusammengefasst wurde. Und unter diesem Etikett fanden sich auf einmal auch Leute wie Tilman Rosmi wieder. Aus Essen, 1958 dort geboren. Seine Band hieß Die Regierung. Und die war mit ihren späten Platten auch schon beim Hamburger Lars Dorr Label. 1996 erschien dort auch sein erstes Soloalbum. Rosmi selbst war 1993 von Essen nach Hamburg gezogen. Eben sein Lied Loswerden in der Version der famosen Lassie Singers. Hier jetzt Tilman Rosmi mit dem Titelsong seines Solo-Debüts Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Eine schwere Zeit, aber jetzt ist der Himmel blau und die Sonne scheint. Ja, und sag mir, welcher Idiot hat dir eigentlich erzählt, dass die Liebe so schrecklich ist? Ja, dass du immer wieder vor ihr wegläufst und dich versteckst auf dein Weg. Du kennst dich so gut aus auf ihn, aber du weißt, du wirst doch nicht mehr finden, was du brauchst. Du bist die Antwort auf all unsere Fragen. Liebe ist so wirklich, wie wie der nächste Montagmorgen. Und Liebe ist kein Zufall, Liebe ist kein Schicksal, Liebe ist eine Aktivität. Ja, Liebe ist in unseren Händen. Und Liebe passiert hier und jetzt. Ja, sag mir, welcher Idiot hat mir eigentlich erzählt, dass die Liebe so schrecklich ist? Ja, dass ich immer dir vor ihr weglaufe und mich versteck. Auf meinem alten, einsamen Weg. Ich kenn mich so gut aus auf ihn. Aber ich weiß, ich werd doch nicht mehr finden, was ich brauch. Willkommen zu Hause. Es war eine lange, lange Reise. Eine schwere Zeit, ich weiß, aber jetzt ist der Himmel blau und die Sonne scheint. Willkommen zu Hause. Tilman Rosmi, erst aus Essen, jetzt aber auch schon lange in Hamburg. Zum Schluss der ersten Stunde jetzt Superpunk, seit 10 Jahren in Hamburg aktiv. Im Februar 2001 erschien ihr Album Wassermarsch in der Besetzung der Herren Wegner, Jürgens, Münter, Buhlenheim und Friedrichs, daraus Borivage. Im Herbst soll ein neues Superpunk-Album kommen. Um 2:05 kommen hier erstmal noch 13 weitere Stücke aus Hamburg. Champagne für alle.